erstmal Kursschwenk zu vermelden. Während vor einigen Monaten das Volksbegehren Rettet die Biene lief, zeigte sich die bayerische Staatsregierung eher skeptisch. Dann verlief das Begehren erfolgreich und Ministerpräsident Söder von der CSU war nun bereit, mit den Initiatoren über mehr Artenschutz zu sprechen. Und heute schwenkte die Regierung dann ganz auf den Gesetzentwurf der Umweltschützer ein. Michael Watzke in München ist uns zugeschaltet. Was ist nun geplant? Es ist nicht weniger geplant als diesen Gesetzentwurf, den vor einigen Wochen 1,8 Millionen Menschen in einem Volksbegehren unterschrieben hatten, diesen Gesetzentwurf tatsächlich umzusetzen. Und zwar ohne, dass es einen Volksentscheid braucht, also dass ganz Bayern nochmal darüber entscheidet, sondern der Landtag soll das beschließen, sagt die Staatsregierung, bestehend aus der CSU und den Freien Wählern. Das ist neu, denn die Forderungen, die in diesem Gesetzentwurf drinstehen, sind für viele Konservative, auch für viele Bauern, die klassische Klientel der CSU und der Freien Wähler sind, harte Brocken. Trotzdem schwenkt Markus Söder jetzt um und er hat heute bei einer Pressekonferenz im Landtag durchaus große Worte gewählt. Es ist tatsächlich ein historischer Tag, finde ich. Das ist auch eine politische Führungsaufgabe, die man so im Moment hat. Und sich nicht verschanzt hinter alten Positionen, sondern neue und bessere Wege beschreitet. Das wird Geld kosten, ist uns bewusst. Dieses Geld werden wir aber bereitstellen. 75 Millionen Euro im Jahr hat Söder dafür veranschlagt. Das ist selbst im reichen Freistaat Bayern nicht wenig. Und dafür soll Bayern ergrünen. Was bedeutet das gerade für die Landwirte, die ja im Vorfeld, Sie haben es angedeutet, schon Einschränkungen für ihre Arbeit fürchteten? Es bedeutet genau das, weitere Einschränkungen, zum Beispiel beim Benutzen von Pestiziden oder bei der Düngung. Es bedeutet Einschränkungen an Gewässerrandstreifen, die dann nicht mehr bewirtschaftet werden dürfen. Es bedeutet auch, dass bis zum Jahr 2030 etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche Bayerns für Ökolandbau genutzt werden soll. All das muss man den Bauern erstmal erklären. Und die Freien Wähler mit deren Vorsitzenden Hubert Aiwanger tun sich da durchaus schwer. Aiwanger hat heute gesagt, dieser Gesetzentwurf sei bis jetzt noch ein Kartoffelsack und man wolle in den nächsten Wochen durch Ausführungsgesetze dafür sorgen, dass er zum Maßanzug wird. Schauen wir vom Kartoffelsack mal aufs große Bild. Wie ist denn dieser politische Schwenk von Ministerpräsident Söder einzuordnen? Naja, Markus Söder sieht das natürlich durchaus in einem, als CSU-Vorsitzender, in einem Bundes-, wenn nicht sogar europaweiten Rahmen. Er hat heute gesagt, was da auf die Matte gebracht werden soll, dass das in Deutschland schon eine Pionierleistung ist. Also Bayern soll das grünste Bundesland in Deutschland werden. Auch die CSU soll ergrünen. Das bedeutet aber auch, dass Söder noch viele Kämpfe vor sich hat, vor allem in seiner eigenen Partei. Auch wenn die CSU-Fraktion heute einstimmig für das weitere Vorgehen, so wie Söder es vorgeschlagen hat, gestimmt hat. Es gab viele kritische Wortmeldungen und als der Ministerpräsident nach der Pressekonferenz aus dem Landtag gegangen ist, da habe ich ihn kurz gesprochen und er hat im Vorbeigehen gesagt, schwere Kämpfe. Also das ist noch ein dickes politisches Brett, das Markus Söder in seiner eigenen Partei zu bohren hat. Aber die Initiatoren des Volksbegehrens jubeln heute, denn sie haben tatsächlich mit Hilfe von 1,8 Millionen Bürgern in Bayern gewonnen. Ein deutlicher Kursschwenk in Bayern rund um das Volksbegehren Rettet die Biene. Vielen Dank an Michael Watzke.